Eins steht fest, irgendwann ist definitiv Schluss mit dem Wachstum, und zwar mit dem Wachstum von Facebook, weil das Social Network ja nicht mehr Mitglieder haben kann als alle Menschen auf diesem schönen Erdball zusammen. 7,2 Milliarden gibt es ungefähr. Und mit mehr als einer Milliarde Nutzern ist Facebook schon ganz gut unterwegs. Besser jedenfalls als jemals irgendein anderes globales Unternehmen. Aber es stimmt natürlich auch, bei der ganz jungen Generation ist Facebook raus. Da gibt es Tumblr, Pinterest, WhatsApp, Snapchat und so weiter und so fort. Und die Frage ist, ob sich Firmenchef und Multimilliardär Mark Zuckerberg Sorgen machen muss. Zwei junge Wissenschaftler aus den USA, die sagen, ja, muss er. Sie haben Facebook und dessen explosionsartiges Wachstum mit Methoden untersucht, die man, und jetzt kommt's, sonst für die Analyse von Seuchen verwendet, und sagen für 2017 das Abklingen der Krankheit, sprich das Ende des Freunde-Netzwerks voraus. Michael Gessert von der Webschau. Schönen guten Tag. Eine ernstzunehmende Studie oder vielleicht doch eher ein Gag? Ja, das ist die ganz große Frage. Ich glaube, die haben das auch ein gutes Stück als Gag gemeint, wenn man das Papier sich mal anguckt. Aber man muss da sagen, da ist auch sehr viel Ernstes dabei, denn es ist ja wirklich nicht von der Hand zu weisen, die Parallelen, die Analogie eben zwischen Seuchen und Social Networks. Networks, klar, da werde ich Mitglied, wenn ich irgendjemanden kenne, also ein Freund von mir da drin ist und so. Und bei Seuchen, also bei Krankheiten, die von Mensch zu Mensch... Muss man sich nicht kennen. Nee, muss man, aber man kann dann eben sozusagen, muss man nicht, aber man kann dann eben jemanden auch ein paar Ecken und so, also es ist schon plausibel. Und bei Krankheiten ist ja klar, wenn die von Mensch zu Mensch übertragen werden, dann geht das, bildet das im Grunde genommen, die Infektionsgeschichte bildet das soziale Netzwerk, die dann sozialen Kommunikationsverbindungen auch ab, meinetwegen. Man steckt sich beim Partner an, dann geht man zur Arbeit, hustet im Fahrstuhl ein bisschen kräftig herum. Einer aus dem Fahrstuhl, der fährt am Nachmittag zum Flughafen und gondelt nach Amerika rüber, hat dann eine Konferenz, schüttelt dem Hotelportier die Hand und so weiter. So verbreiten sich Krankheiten, und das ist eine Tatsache. Und deswegen gibt es ja auch bei richtig ernsthaften Epidemien nur noch die Quarantäne, also die Isolierung der bereits Infizierten, und für die Gesunden den Ratschlag, auf jeden Fall zu Hause bleiben, damit die Seuche keine neuen Opfer mehr findet. Genau, also praktisch eine Seuche geht zu Ende quasi, wenn der Erreger ausstirbt, und das ist jetzt mal richtig happig, sozusagen für den Erreger, und für den Menschen ist es natürlich auch happig, weil es also teilweise sein kann, dass sie auch dann zu Ende geht, wenn eben die Menschen gestorben sind an der Sache, die Infizierten, oder eben gesund geworden sind. Und es gibt einfach in der Wissenschaft, die sich mit solchen Sachen beschäftigt, der Epidemiologie, gibt es ein Standardmodell für ansteckende Krankheiten, und dieses Standardmodell, das haben jetzt die beiden Doktoranden John Canarella und Joshua Spechler von der renommierten Princeton University, die haben das einfach mal auf den bisherigen Verlauf von Facebook eben angewendet. Und die beiden sind Epidemiologen? Das sind sie eben nicht. Die sind auch noch nicht mal Soziologen. Das wäre ja auch das andere Fach, was sich damit beschäftigen man könnte. Man muss ja nicht das machen, was man studiert. Das stimmt zwar, aber die beiden sind Luft- und Raumfahrttechniker. Und das ist vielleicht schon so ein kleiner Hinweis darauf, dass das vielleicht doch mit einem kleinen Augenzwinkern geschrieben worden ist. Auf jeden Fall, das Paper kommt total wissenschaftlich daher. Wenn man das so liest, wird man also mit Formeln erschlagen, mit Statistiken, die auch schön geglättet sind und so weiter. Und das bezieht sich also auf das sogenannte SIR-Modell. Den Link habe ich mal gegeben in unserer Webshow auf Wikipedia. Das ist also eine mathematische Formel, die eben gesunde, infizierte und immungewordene so in Beziehung setzt. Und das kann man dann auch grafisch darstellen. Das ist so eine typische Glockenkurve, die fängt erstmal ganz behutsam an. Dann gibt es einen explosionsartigen Anstieg. Dann gibt es oben eben einen Gipfelpunkt und danach geht wieder die Kurve runter und läuft dann irgendwann gegen Null. Ja, und dann haben sie quasi das mal verglichen mit der Facebook-Entwicklung und haben gesagt, ja, das sieht genauso aus. Und zwar sind wir da momentan gerade am Beginn vom absteigenden Ast. Heißt, die Seuche ist irgendwann jetzt bald vorbei. Genau, die ist irgendwann bald vorbei. Also ungefähr prognostizieren die beiden für 2017, dass Facebook dann nur noch 20% der jetzigen... Ist bald. Ja, ist ja schon bald, ne? Genau. Dass sie nur 20% der jetzigen Infizierten haben, also sprich der jetzigen Mitglieder. Und das würde dann bedeuten, dass die ähnlich abschmieren, wie es in der Vergangenheit schon mal MySpace gewesen ist. Das haben die auch in ihrem Paper als Vergleich. Und hier in Deutschland kennen wir ja das traurige und unrühmliche Ende der VZ-Netzwerke. Die sind passé. Das ist jetzt alles erstmal eine Theorie. Wie kommt diese Theorie an im Netz bei den Usern? Ja, das ist, hat sich auch viral verbreitet. Das hat großes Interesse gefunden, kann man verstehen. Facebook polarisiert. Das ganze Paper, das ist irgendwie sehr bierernst genommen worden. Und es gab dann auch direkt Kritik natürlich inhaltlich an der Machart dieses Papers. Und zwar haben die beiden als einzige Datenquelle für ihre ganze Facebook-Beobachtung haben sie genommen Google Trends. Das ist ja praktisch dieses Modell von Google, wo einfach die Suchanfragen protokolliert werden. Dann kann man gucken, wonach wird gesucht und so weiter in den ganzen letzten Jahren. Und auch das ist ja gar nicht so absurd, dieser Gedanke, weil man zum Beispiel über Google Trends feststellen kann, was es tatsächlich für Virusepidemien geben kann. Wenn die Leute nämlich meinetwegen plötzlich in Deutschland anfangen zu suchen nach Fieber, Schnupfen und so weiter, ist das ein Symptom dafür, dass es eben da ein Problem gibt. Also auch noch nicht mal das ganz absurd. Aber dann ist gesagt worden, das ist doch Quatsch jetzt hier, weil Facebook-User natürlich nicht mehr nach Facebook suchen. Also von daher wird das bei Google sich nicht wiederfinden. Das stimmt aber auch nicht, muss ich jetzt sagen, dieses Gegenargument, weil man kann ja auch über Facebook recherchieren, also über Tweets, die was über Facebook sagen, über wirtschaftliche Meldungen. Und das wäre dann sehr wohl ein Relevanzmerkmal oder Signal. Also so ganz absurd ist es eben nicht. Für Facebook selbst könnte das Ganze ja, ein bisschen geschäftsschädigend werden. Haben die eventuell auch schon was dazu gesagt? Ja, die haben da sogar was sehr, sehr Schönes so gesagt. Die haben nämlich quasi eine Retourkutsche gestartet und das ist jetzt quasi ein richtiges Epic Battle geworden zwischen Facebook und der Princeton University, wo die herkommen, weil da hat sich der Mike Develin, der nennt sich selbst Data Scientist, also Datenwissenschaftler von Facebook, der hat auch auf Google Trends mal zurückgegriffen und hat jetzt einfach da mal geguckt, wie denn da Princeton University im Vergleich zu den Konkurrenzinstituten Harvard und Yale aussieht, sowohl bei den Erwähnungen als auch bei den publizierten Papieren. Und dann hat er auch sehr schöne Statistiken gemacht, sehr schöne Grafiken, wo also am Ende die Prognoselinie sich in die Nulllinie reinbohrt und hat dann vorhergesagt, Princeton ist total out und das wird also 2023 überhaupt keine Studenten mehr haben. Aber nicht 2017, immerhin hat es noch 6 Jahre länger gehalten als Facebook. Also Spaß in den Backen Antwort und keine Panik bei Mark Zuckerberg. Genau, also das war eine sehr schöne Retourkutsche, ist sehr gut angekommen im Netz und wenn man es ernst nimmt, wir haben ja ganz am Anfang gesagt, ist ganz klar, das wird irgendwann mal die Begeisterung zurückgehen, die jungen Leute sind woanders, aber auch da hat Facebook wahrscheinlich schon längst vorgesorgt, das meint jedenfalls Martin Weigert bei netzwertig.com und schreibt da einfach, wo die sich schon breiter aufgestellt haben, mit News, mit Partnersuche und so weiter und so weiter und von daher vielleicht auch keine Panik für 2017, wir werden es ja voraussichtlich erleben, mitbeobachten können. Und wer nicht an Facebook glaubt, der kann ja meinetwegen an der Börse auf den Niedergang der Aktie wetten und dabei noch eine goldene Nase sich verdienen. Na, schauen wir mal. Soziale Seuche Facebook, das war die Webschau mit Michael Gessert, der hat recherchiert und das Ganze gibt's bei uns im Netz, findet ihr unter deradiowissen.de.